Die Teilnehmer der 10. Internationalen Ausstellung der Wissenschaft des Technischen Bischofs Pyongyang besuchten am 28. September Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung.